Deutschlandfunk, Lesezeit. Guy Helminger liest aus seiner Erzählung »Etwas fehlt immer«. Redakteur am Mikrofon ist Hubert Winkels. Schönen guten Abend. Seit 20 Jahren veröffentlicht Guy Helminger Gedichte, Geschichten, Romane und Theaterstücke. Dass der in Köln lebende Autor nicht so bekannt ist in Deutschland, liegt an seiner Herkunft aus Luxemburg. Dort hat er bis Mitte der 80er Jahre gelebt. In Luxemburger Verlagen hat er auch seine Werke bisher veröffentlicht. Seine neuen, beim Klagenfurter Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb des vergangenen Jahres ausgezeichneten Geschichten sind jetzt im Frankfurter Surkamp-Verlag erschienen. Etwas fehlt immer, heißt der Band, in dem sich die 18 scheinbar so unterschiedlichen Erzählungen nach und nach immer stärker miteinander verweben. In ihrem grotesken Humor, ihrem scharfen Blick auf die Rituale misslingender Kommunikation und die verräterischen Kleinigkeiten, in denen dies Misslingen zum Ausdruck kommt, gehören sie zum Interessantesten, was die deutsche Erzählliteratur zurzeit zu bieten hat. Guy Helminger liest jetzt zwei Geschichten aus seinem Erzählungsband »Etwas fehlt immer«. Zunächst »Beobachtungen«, danach »Pasta, roter Platz«. Beobachtungen. Bruno Felder ging gerne hinter Menschen her. Er verließ seine Wohnung, stärkte sich für gewöhnlich im Imbiss schräg gegenüber, suchte sich anschließend eine passende Person aus und spazierte dann in einem Abstand von etwa 3 bis 4 Metern hinter dieser her. Er wollte nichts von den Männern und Frauen, die er still begleitete, jedenfalls nichts Konkretes. Er beobachtete sie nur und schrieb nachts, wenn er wieder zu Hause war und sein Tee trinkbereit in der grünen Tasse schimmerte, seine Eindrücke in ein Heft mit harten Deckeln. Zu unterscheiden war zwischen der Verfolgung bei Tag und der Nachtbegleitung. Das hatte Felder bereits in Heft 2 notiert. »Nachts sind alle Menschen verunsichert«, schrieb Felder. »Es ist, als ob mit dem Tageslicht sich auch die Selbstsicherheit verabschiedete. Die Menschen haben plötzlich geschärfte Sinne, verkrampfen aber dabei. Überall scheint das Unheil zu lauern. Lichtentzug macht selbst das Pfeifen des Windes oder den vor die Tür gestellten Sperrmüll zur Bedrohung. In den Straßen stand an diesem Abend das Licht noch Meter hoch. Menschen taten alles, um ihren Kopf über der gleißenden Oberfläche zu halten, ruderten mit den Armen, versuchten an ein rettendes Ufer zu schwimmen. Der Frühling strudelte in den Abend hinein und Felder begleitete eine Familie, die gerade aus der Tiefgarage gekommen war und sich Richtung Schauspielhaus bewegte. Links am Schaufenster eines Möbelgeschäftes vorbei ging der Vater, neben ihm die Frau, die etwas kleiner war als er, dann die beiden Töchter. Sie nahmen die gesamte Breite des Bürgersteiges ein. Orgelpfeifen in der Stadt, würde Felder später in sein Heft mit harten Deckeln schreiben, aber es war kein Ton zu hören, so als existierten sie außerhalb des Windes. Der Vater trug einen langen schwarzen Mantel, auf dem der Kopf fest und unbeweglich saß. Es schien, als müsste er den gesamten Oberkörper drehen, wenn er die Auslage neben sich anschauen wollte. Die Frau blickte zu Boden. Felder spürte sofort, dass hier etwas nicht stimmte. Vielleicht hatte es eine Auseinandersetzung gegeben, vielleicht war der Mann etwas zu schnell gefahren, aber das fiel nicht in sein Gebiet. Felder spekulierte nicht. Er verringerte den Abstand zu seinen Zielobjekten, damit er hören konnte, ob sie etwas sagten. Aber niemand sprach. Über dem Eingang des Schauspielhauses hing ein großes Transparent, auf dem stand »Wojciech kommt, das schaffen Sie auch«. Die Orgelpfeifen reihten sich stumm hintereinander auf und betraten durch die Drehtür den Theatervorraum. Die Jüngste ging vorn. Felder musste seine Studie beenden und beschloss, in der Gegend noch einen Kaffee zu trinken und zu warten, bis es dunkel war. »Warum isst du immer das Gleiche?«, fragte der Mann vom Imbiss. »Es schmeckt«, sagte Felder. »Noch ehe ich es bekomme, weiß ich, dass es schmeckt.« Draußen ging eine Frau in einem weißen T-Shirt von links nach rechts vorbei. Felder wollte aufstehen und ihr folgen, sah dann, dass sein Teller noch nicht leer war. Das Fleisch hatte er gegessen, aber am oberen Rand des Tellers klebte noch der Reis und unten drunter, getrennt durch einen unsichtbaren Schnitt, türmte sich der Krautsalat. Felder überlegte, mit was er anfangen sollte und entschied sich für den Reis. Als er gezahlt hatte, schaute er sich den Stadtplan an, der hinter der Eingangstür hing. Im Süden waren die Straßen heller als in der Nordstadt, wo sie vergilbt über dem Papier lagen. Er tippte mit dem Zeigefinger auf das ausgebleichte Viertel und trat nach draußen ins Licht. Von rechts kam die Frau im weißen T-Shirt wieder. Felder roch ihren Schweiß, als sie an ihm vorbeiging. Er sah auf die kleine weiße Tüte in ihrer Hand und schob ihren Schatten vor sich her. Sie ging über die Straße. Er folgte, ließ sich auf ihren Gehrhythmus ein. Schon nach wenigen Metern stand Felder vor seiner eigenen Haustür. »Nabend«, sagte die Frau und schloss auf. Felder kannte sie nicht, trat hinter ihr in den Hausflur und tat, als suche er seinen Wohnungsschlüssel, während die Frau die Treppe hochlief. Oben klopfte sie und verschwand in einer Wohnung. Felder wartete einen Moment lang, ehe er die Haustür wieder öffnete und hinaus auf den Bürgersteig trat. Dann ging er zur Straßenbahnhaltestelle und fuhr in den Abend hinein. Am Himmel zeigte sich ein gleichmäßiger Farbverlauf von dunkelrot nach schwarz. Das letzte Sonnenlicht quetschte sich hinter die aufflackernde Lichtreklame einer Gaststätte und löste sich auf. Felder sah, wie ein Mann seinen Mantelkragen hochzog, obwohl es warm war. Die Frauen gingen nun schneller, denn sie waren zu zweit oder dritt. Dann waren sie laut, lachten und schrien die Bäume an. Als Kind, dachte Felder, habe ich immer gepfiffen, wenn mein Vater mich in den Keller schickte, um Bier zu holen. In Heft 9 hatte er notiert, begleitet uns nachts die eigene Kindheit? Oder ist die Angst ein Überlebenssensor? Sind wir Tiere geblieben in unserem Innersten? Oder kommt am Ende des Tages das hoch, was wir als Kinder nie verdaut haben? Die Biergärten waren voll von Menschen, die Tätowierungen und Muskeln zeigten. Sie spülten den Inhalt großer Gläser die Speiseröhre hinab in einen Sandkasten, von dem sie nicht ahnten, dass es ihn gab. Felder hörte es knirschen, wenn sie schluckten. Er spazierte in eine Seitenstraße, bog erneut um die Ecke und entfernte sich von den Kneipen und Restaurants. Die Fassaden der Häuser wurden dunkler. Ab und an schnappte ein Rollladen nach unten und wischte ein letztes helles Rechteck aus Licht und Blumenschatten vom Bürgersteig. Felder stellte sich hinter eine Mülltonne und wartete. Als seine Frau an ihm vorbeiging, flüsterte er mehr zu sich selbst als zu der Frau, »Morgen habe ich Geburtstag.« Die Frau sah ihn erschrocken an und ging etwas schneller. Felder sagte, 35. Die Frau begann zu laufen. »Das ist die Nacht«, dachte Felder, »alles ist schwarz.« Er sah, wie die Frau mehr und mehr einem Schatten glich. Dann tauchte sie ein in die warme Nachtbrühe. »Fast blind«, dachte Felder. Nur eine Straßenlampe morste eine diffuse Störung in einen Hauseingang. Einige Häuserblocks weiter sah die Gegend aus, als schaue man auf ein altes, vergilbtes Foto. Felder fiel der Stadtplan ein, der im Imbiss hinter der Eingangstür hing. Er hatte das Gefühl, die Straßenlampen schweben zu sehen. Ihre Lichtkegel waren zu schwach, den Asphalt zu beleuchten und endeten einen Meter über dem Boden. Ein diffuses Gelb schwamm auf dieser Höhe zwischen den Häusern, schwappte gegen die parkenden Wagen und zitterte sich nach unten ins Nichts. Felder konzentrierte sich auf den etwa 20-jährigen Mann, der mit kleinen, raschen Schritten vor ihm ging. Der junge Mann trug weiße Turnschuhe, Jeans und ein blaues Sweatshirt mit Kapuze, das sich jeweils für einen Moment ins Türkise wandelte, wenn er unter einer der Straßenlampen hindurchlief. »Die meisten Männer verhalten sich gleich«, stand in Heft 5. »Sie tun so, als ob sie nichts merkten, drehen sich nicht um, aber ihre Schultern werden nach und nach breiter und ihr Schritt schwerer, so als fließe Blei aus einer unsichtbaren Öffnung in ihre Stiefel. Ihr Nacken versteift sich und man weiß, dass sie gerade die Zähne zusammenpressen. Viele halten den Atem an, sie haben Überdruck und drohen bei der kleinsten Berührung zu explodieren.« Felder sah, wie der Mann die Hände in die Hosentaschen steckte und die Schultern hängen ließ. In seinen Haaren glänzte etwas Gel. Er ging in der Mitte des Bürgersteiges und schien seinen Verfolger noch nicht bemerkt zu haben. Über einer Plakatwand, auf der ein großes Rapsfeld zu sehen war, tauchte der Mond wie eine handgroße Öffnung in einem Vorhang auf. Felder versuchte einen Augenblick lang, die Bühne dahinter zu sehen, dann rutschte sein Blick wieder hinunter durch das Rapsfeld auf den Asphalt. Vor ihm war der Bürgersteig leer. Felder erschrak über seine Unaufmerksamkeit, blitzschnell suchten seine Augen die Straße ab und fanden den jungen Mann in etwa 20 Meter Entfernung, wie er auf der Straße den Bordstein entlang ging. »Wo ist die Konzentration?«, dachte Felder. »Ich habe doch erst morgen Geburtstag.« Der junge Mann bog um die Ecke, Felder lief einige Schritte und bewegte sich dann so ruhig wie möglich ebenfalls um die Ecke. Dort stand der junge Mann an die Fassade und zündete sich eine Zigarette an. Im Licht des Feuerzeuges sah Felder, dass der Mann ihn anblickte. Felder ließ sich nichts anmerken und ging an dem jungen Mann vorbei. Sofort stieß dieser sich von der Wand ab und ging Felder hinterher. Ab dem zweiten Haus klebten Gärten wie dunkle Isolierstreifen zwischen dem Gemäuer und dem Bürgersteig. Das Licht hing noch immer ockerfarben bis auf Hüfthöhe. Felder tat, als bemerke er den Mann nicht, und richtete sich etwas auf. Seine Schuhe trafen dumpf auf die Steinplatten. Ohne sich umzudrehen, horchte er nach hinten. Dort trieb ein fremder Atem die Stille auseinander. Felder spürte, wie eine Hitzewelle ihm den Rücken hochschoss und ihm unter die Arme griff. Aus seiner Stirn vergrößerte sich kaum merklich die Poren. Der junge Mann ging dicht hinter ihm. Felder schaute auf die Uhr und wusste im gleichen Moment, dass das ein absoluter Fehler war. In Heft 11 hatte er notiert, der Blick auf die Uhr ist fast immer eine Verlegenheitsgeste, bei der die Zeit keine Rolle spielt. Ich lenke durch das Heben des Armes die Aufmerksamkeit der anderen auf ein Objekt, das nicht ich ist. Spitzt die Lage sich ins Unerträgliche zu, wird der Blick auf die Uhr zum larmoyanten Versuch, die Kontrolle über sich und die Situation wiederzugewinnen. Ich tue etwas, das nach außen Sinn demonstrieren soll. In Wirklichkeit verrate ich mich mit dieser Geste aber augenblicklich an mein Gegenüber. »Na, wie spät haben wir denn?« fragte der junge Mann in Felders Rücken. Felder wollte antworten, aber er wusste es nicht. Er spannte die Muskeln in seinen Oberarmen und blieb vor einem Sperrmüllhaufen am Straßenrand stehen. Zerkratzte Schranktüren lagen quer übereinander, daneben eine alte Matratze, in die jemand armlange Metallrohre und einen zerfetzten Regenschirm gestoßen hatte. Felder bückte sich und tauchte unter die fahle Lichtoberfläche. Er hielt den Atem an, drehte einen 15-Zoll-Monitor hin und her und hoffte, der junge Mann möge vorbeigehen. Aber der junge Mann setzte sich hinter ihn auf das Gartenmäuerchen und schien zu warten. Felder sah unter seinem rechten Arm hindurch, wie der Mann rauchte. Er musste ausatmen. In seinem Kopf war ein Druck, als werde sein Gehirn aufgeblasen. Ein hauchfeiner Schweißfilm wurde auf seine Stirn gepresst. Er zog ein Metallrohr aus der Matratze und hielt es hoch ins Licht, so als begutachte er das Material. Dann öffnete er ein kleines Schränkchen und fand ein Buch ohne Deckel. Er blätterte, konnte aber keine Zeile erkennen. Das Licht war an sich hell genug, aber von innen lag ein Druck auf seinen Augäpfeln, so als müssten sie jeden Moment platzen. Der junge Mann saß noch immer auf dem Mäuerchen und zog an seiner Kippe. Felder überlegte, was er tun konnte. Er ging seine Hefte durch, öffnete die harten Deckel und kam zu keinem Ergebnis. Er hatte Angst. Erneut drehte er den 15-Zoll-Monitor hin und her, richtete sich dann auf und sagte, »Morgen habe ich Geburtstag.« Der junge Mann blickte ihn an und grinste. Felder fühlte sich sofort gestärkt. Er hatte das Gefühl, der Mann verstehe ihn und nicke ihm zu. »Also dann«, sagte Felder und ging die Straße hoch an den Vorgärten vorbei, das Licht der Straßenlampen wie einen durchsichtigen gelben Rettungsreifen um die Hüften. Bis zur Ecke zwang er sich, nicht zurückzuschauen und nicht auf die Uhr zu sehen. Dann, bevor er in die Querstraße einbog, warf er schnell einen Blick hinter sich. Der junge Mann saß noch immer auf dem Vorgartenmäuerchen und rauchte. In der Straßenbahn spürte Felder, wie sein Körper allmählich leichter wurde. Der Druck in seinem Kopf ließ nach und seine Poren verschlossen sich. Vor den Fensterscheiben rutschte eine Stadt an den Reklamelichtern der Nacht entlang. Felder versuchte, sich klarzumachen, was passiert war, aber das Gedächtnis ließ ihn im Stich. Er sah den Mann vor sich, die Umrisse der Vorgärten unter der teefarbenen Lichtfläche, sah den Rauch der Zigarette hochsteigen, auch der Sperrmüll war da, aber was tatsächlich vorgefallen war, konnte er nicht sagen. Menschen stiegen in die Bahn, redeten und tranken aus Bierflaschen, bevor sie weiterredeten. Niemand kaufte eine Fahrkarte. Eine Frau nahm ihr Handy aus der Jackentasche und sagte, »Hallo?« Dann noch, »Nee.« Und, »Echt?« Dann steckte sie das Handy wieder in die Tasche. Über der Tür stand ein Hinweis, dass der Wagen videoüberwacht sei. Felder suchte die Kamera und entdeckte sie in Form eines faustgroßen Plastikzylinders mit schwarzen Punkten an der Decke in der Mitte des Wagens. Er hätte den Mann gerne kennengelernt, der diese Videobänder bei Bedarf auswertete. Draußen verschwanden die Leuchtreklamen. Autoscheinwerfer strahlten vereinzelt die Häuser an. Wie ein langer, breiter Lichtstrahl schoss die Bahn durch die Dunkelheit. Felder schloss die Augen. Die Stimmen der Fahrgäste zogen sich zusammen und wurden lauter. Jemand schneuzte sich. Ein älterer Herr sprach mit sich selbst. Flaschen wurden vorsichtig gegeneinander gestoßen, Schritte waren zu hören, jemand schlurfte. Von hinten kam ein Geräusch, als fiele ein Metallrohr auf den Boden, ging dann in ein schrilles Handyklingeln über. Felder zählte die Haltestellen. Als die Türen sich zum 7. Mal mit einem Zischgeräusch öffneten, öffnete auch Felder wieder die Augen und stieg hinter der Frau, die ihr Handy in der Jackentasche trug, die 2 Stufen zum Bürgersteig hinunter. Die Frau überquerte die Straße und ging an der Baustelle vorbei Richtung Park. Sie war ein gutes Stück kleiner als Felder und ihr Schatten wirkte selbst gestreckt noch unbedeutend. Der erste Absatz, den Felder damals in sein erstes Heft mit harten Deckeln geschrieben hatte, lautete: »Ich werde Schatten beschreiben, lange und kurze, breite und solche, die zwischen den Fugen der Gehwegplatten verschwinden. Ich werde meinen Blick auf den Boden heften und mehr sehen, als ein Mensch von sich preisgeben mag. Keine sympathischen Gesichtszüge werden mich beeinflussen, keine Narbe wird mich abstoßen. Denn wer Schatten beobachtet, ist über die Äußerlichkeiten hinweg und unmittelbar an der menschlichen Seele.« Felder ging etwas schneller und bis auf 2 Meter an die Frau heran. Ihre kurzen Haare standen spitz und wie elektrisch geladen von ihrem Kopf ab. Die Bogenlampen drückten ihr grelles gelbes Licht dazwischen. Kein Vergleich zur Nordstadt, dachte Felder. Die Frau beeilte sich, drehte einmal kurz ihren Kopf und bewegte sich dann noch zielstrebiger. Felder folgte ihr und verringerte ein 2. Mal den Abstand. Dabei achtete er darauf, dass er wirklich in ihrem Rücken lief, nicht etwa rechts oder links von ihr, so als habe er vor, sie zu überholen. Er wollte sehen, wie sie reagieren würde. Die Straße, die am Park vorbeiführte, war breit und unbeleuchtet. Nur von den beiden Enden her drang etwas Licht hinein. Trotzdem bog die Frau in die Straße ein. In Heft 7 stand: Es gibt einen Moment der Aufregung, der einen Menschen zielstrebig ins Verderben führt. Obwohl das Gehirn ahnt, dass es seine Aktion abbrechen und nicht weiterführen sollte, kann es nicht mehr umschalten. Alle Nerven stehen unter Stress. Der Mensch läuft weiter und weiter, bis das Unausweichliche vor ihm steht. Ruhe in Frieden. Felder hörte den schnellen Atem der Frau. Ihr Kopf machte unsinnig hastige Nickbewegungen. Sie lief so schnell die dunkle Straße entlang, dass Felder sich fragte, wie die kurzen Beine das schafften. Hohe Tannen standen gebeugt am Parkrand. Der Mond hatte seine Sichel zwischen die Stämme geschlagen. Die Frau griff in ihre Jackentasche und zog das Handy hervor. Felder sah das Display kurz aufleuchten, ehe es vom Körper der Frau verdeckt wurde. Einen Augenblick später lag das Handy auf der Erde. Die Frau blieb abrupt stehen, drehte sich um und schrie. Felder zuckte zusammen und blieb ebenfalls stehen. Der Mond war verschwunden. Vom Park her roch es nach Harz. Die Frau vor ihm schrie noch immer. Bevor er etwas sagen konnte, spürte Felder plötzlich einen brutalen Schmerz, der seinen Kopf zerspringen ließ. Er sackte auf die Knie, schlug Stirn auf den Bürgersteig auf und rollte auf den Rücken. Über sich sah er den Himmel und den jungen Mann aus der Nordstadt mit erhobenen Armen. Wieder prallte das Metallrohr auf seinen Kopf. Felder hörte seine Schädelplatte knacken. Die Frau schrie noch immer. »Ich muss meinen Kopf schützen«, dachte Felder, aber seine Hände gehorchten ihm nicht mehr und blieben neben seinem Körper liegen. Der junge Mann hob erneut die Arme. Felder sah das Metall auf sich zukommen, glaubte sogar einen schwachen Pfeifton zu hören. Den Schmerz spürte er nicht. Er sah, wie der junge Mann das Rohr anhob. Etwa auf Augenhöhe wischte ein weißer Reflex über das Metall. Die Frau schrie: »Hören Sie auf! Hören Sie auf!« Dann war der Lichtreflex wieder da, kürzer und heller. Und alles wiederholte sich. Die Frau schrie, das Metallrohr glänzte kurz auf. Die Frau schrie weiter. Und mit jedem Schlag hatte Felder das Gefühl, die Frau und der junge Mann rückten Stück um Stück weiter von ihm weg, so als vergrößere sich in gleichmäßigen Schüben sein Blickfeld. Ruckartig rutschten seitlich die Tannen ins Bild, dann zwei Wagen am Straßenrand, dann noch mehr Tannen, während die Frau und der junge Mann ihm mehr und mehr zu einem dunklen Punkt am Horizont wurden. Dann war alles schwarz. Felder hatte Durst und roch den Tee in seiner grünen Tasse. Noch einmal pochte es dumpf. Er hörte, wie die Frau »Mein Gott« sagte. Unter seinen Händen konnte er die harten, kalten Deckel seiner Hefte fühlen. Wieder pfiff der Wind. Die Frau flüsterte »Aufhören!« Felder versuchte, seine Lippen zu bewegen. Er legte den Kopf etwas zur Seite, sodass sein Gesicht für die Frau gut sichtbar war. Seine Kehle war vom langen Spazieren völlig ausgetrocknet. Er röchelte. Die Frau kniete sich neben ihn und sagte »Was? Was?« »Lauf weg«, sagte Felder. »Lauf weg!« Pasta Roter Platz. Was uns sofort beim Betreten der Wohnung auffiel, war der Geruch von abgestandenem Essen, der sich wie eine Farbschicht die Wände entlang zog und den alten, grauen Teppichboden hart und kratzig machte. Die Küche wirkte sehr klein und lag fast versteckt am Ende des langen, rechtwinkligen Flures. Die Tür zu diesem Kochraum fehlte, offener Durchgang, dafür ein Fenster, an dessen Rahmen überall die Farbe abblätterte. Das Fensterglas hingegen schien gerade erst geputzt worden zu sein, sodass das Sonnenlicht sich in Form sauber geteilter Rechtecke über Tisch und Boden verteilte. Das Opfer, Sergei Birger, ein russischer Immigrant, über den es keinen polizeilichen Vermerk gibt, saß auf einem Metallstuhl mit blauer Sitzfläche aus billigem Holz, während sein Gesicht eingegraben in einen Berg Pasta lag. In seinem Hinterkopf war zwischen den stoppligen Haaren ein daumengroßes Loch zu sehen, aus dem das Blut auf den Teller gelaufen war und sich mit der Tomatensoße vermischt hatte. Ich musste unwillkürlich an mein letztes Abendessen mit Marie beim Italiener denken. Wir hatten uns nur gestritten, aber Schaden genommen hatte keiner von uns beiden. Mark streifte mit dem Pinsel vorsichtig über die Herdplatten, die auf einem schmalen, hüfthohen Blechgerüst standen, fand aber nur die Fingerabdrücke von unserem Toten. Der Täter hatte sich entweder unbemerkt Zutritt zur Wohnung verschafft oder er war ein Bekannter, den Birger hereingelassen hatte. Jedenfalls saß Sergei Birger mit dem Rücken zum Eingangsbereich und schaute kauend aus dem Fenster, als der Schuss ihn traf. Ich sitze übrigens nie mit dem Rücken zur Tür, wenn ich essen gehe. Marie macht das nichts aus. Ich bin mir sicher, dass sie noch nie darüber nachgedacht hat. Birger war sofort tot und fiel mit dem Gesicht in seinen Teller voll Pampe, so weiche Nudeln, Hackfleisch, Thunfisch und eine Billigsoße. Zum Glück fehlte der Käse, sonst hätte es wohl Fäden gegeben, als ich seinen Kopf hochhob, um mir kurz mal das Gesicht anzusehen. Ab und zu erkennt man ja seine Pappenheimer wieder, aber Fehlanzeige, unbeschriebenes Blatt. Durch die Wucht des Aufpralls war die Soße in alle Richtungen gespritzt und bildete einen roten Stern um seinen Kopf. Sah ihn etwa so aus wie die Tischtücher der Restaurants, nachdem Marie dort gegessen hat, obwohl sie nie mit dem Kopf in ihren Teller fällt. Mark pinselte den Tisch ab und tunkte einen Finger in die Soße, um zu probieren. Ich musste schlucken, weil sich plötzlich eine Menge Speichel in meinen Mund verirrte. Warum tut er so etwas? Glaube, es freut ihn, wenn er mich mit meinem Speichel kämpfen sieht. An Birgers soßigen Wangen klebten zwei Schmetterlingsnudeln wie ein zusätzliches Augenpaar. Ich legte den Kopf zurück auf den Teller und sah auf die Baumkronen, die vom Fenster über den Ahornstämmen thronten, grün und bewegungslos. Draußen ging so wenig Wind wie hier in der Küche. War jedenfalls kein Frischluftfanatiker, unser Sergej. Auch so ein Streitthema, ja? Ich meine, natürlich lüfte ich in der Wohnung, aber wenn es nach Marie ginge, hätte ich längst die Fenster ausgebaut. Aber immer über die Kälte maulen und bei jedem Lüftchen gleich mal Gänsehaut bis zu den Brustwarzen. Ich sag, hier in der Wohnung ist mehr Sauerstoff, als ich in meinem ganzen Leben noch verbrauchen werde. Da knallt sie die Tür und ist weg. Einfach weg. Birger lief jedenfalls nicht weg. Der blieb schön sitzen. Mark wühlte etwas in seiner Kopfwunde, aber die Kugel saß tief. Das ist natürlich so, wenn man sich länger kennt. Da gibt es Dinge, die häufen sich, bekommen plötzlich ein enormes Gewicht, weil sie sich ständig wiederholen, kleine Dinge. Aber irgendwann gehören sie zum Tiefsten, zur Substanz einer Beziehung. Und dann passieren Sachen, da hat man vorher nie dran gedacht. Wegen Nichtigkeiten. Wir kommen nach Hause vom Italiener und streiten noch immer. Ich schubse sie im Vorbeigehen aufs Bett, wie man das halt so macht, gehe ins Bad. Der Rotwein gondelt angenehm auf den Kanälen meines Körpers. Und als ich die Tür wieder öffne und in die Küche gehen will, steht sie vor mir und zielt mit meiner Dienstwaffe zwischen meine Beine. Da vergeht ihr alles. Was mich wunderte, war, dass Birger sich nichts zu trinken neben seinen Teller gestellt hatte. Also ich muss beim Essen immer trinken, nicht unbedingt nach jedem Bissen, aber doch immer wieder. So als verwandle sich jede Nudel in der Speiseröhre sofort zu Staub. Die Schleimhäute trocknen aus. Die kleinen Schränke über der Spüle zeigten Risse. Mark schien noch immer den Geschmack der Soße auf der Zunge zu haben, kaute sinnlos herum, drehte den Wasserhahn auf, füllte seine hohle Hand und führte sie zum Mund. Im Mülleimer entdeckten wir das leere Soßenglas, eine ölige Thunfischdose und eine Frauenbinde voll Mayonnaise. Mark packte letztere in eine Plastiktüte und ich war ganz froh, dass er nur das damit tat. Ich könnte mich natürlich auch darüber aufregen, wenn Marie ihre gebrauchten Tampons in Toilettenpapier einwickelt und dann auf der Ablage im Bad vergisst. Aber ich entsorge das Zeug einfach. Das sind doch alles so Kleinigkeiten. Da drückt man beide Augen zu und nimmt die Freundin einfach in den Arm, auch wenn es schwer fällt. Sergei Birger hatte erstaunlich lange Arme, die tatsächlich bis zum Boden reichten. Hätten Mark oder ich dort am Tisch gesessen, hätten unsere Hände in der Luft gebaumelt. Nach so vielen Stunden natürlich nicht mehr, war alles steif und starr und ich dachte, wie kriegen die Kollegen diesen gekrümmten Kerl wohl in ihren schwarzen Sack, ohne ihn auseinanderzubrechen. In einem der Zimmer, in dem eine Matratze auf dem Boden lag, fanden wir noch einen hochhackigen Damenschuh, Pfennigabsatz, rosa. Der zweite fehlte. Ähnlicher Geschmack wie Marie. Die Farbe, vorne offen, Riemchen und so, die hörst du durch die ganze Straße oder im Treppenhaus, wenn sie gerade die Tür geknallt hat und die Stufen runterstöckelt. Ich hab ihr gesagt, wenn du einen anderen hast, ja, sag es mir. Ich verzeih dir das nicht, aber dann weiß ich, wo ich dran bin. Ich war ganz ruhig. Aber sie hat geschrien und mit der Waffe herumgefuchtelt und so Dinge gesagt wie, was er mit dir macht. Und dann schmiss sie den Revolver ins Wohnzimmer und war weg. Sehr gerne. Der war nicht reich und er legte keinen Wert auf seine Kleidung. Solche karierten Hemden waren mal Mitte der 70er in Mode, aber selbst eine Leiche wirkt schäbig in solch einem Hemd. Mark nahm eine Kinokarte aus Sergejs Tasche und verstaute sie in einer weiteren durchsichtigen Plastiktüte. Die Äste der Ahornbäume schaukelten kurz. Und ich hatte plötzlich das Gefühl, meinen Bericht blind schreiben zu können. Ich musste gar nicht mehr hier in der Küche des Toten bleiben. Ich wusste, was in den anderen Zimmern war. Ich kannte Sergejs Stimme und sagte zu Mark, dass ich mal raus an die Luft müsse, was er mit einem hochnäsigen Grinsen quittierte. Im Treppenhaus kam mir Marie entgegen. Wir blieben stehen, ich nun mehr als 2,5 Köpfe größer als sie, und schauten Augen, während das Sonnenlicht sich durch die aus winzigen Rauten bestehende Milchglasscheibe splitterte und matt den Fliesenboden erhellte. Marie drückte ihr Rückgrat durch und wuchs mir ein klein wenig entgegen. Ich lächelte und fragte sie freundlich, ob wir nicht mal wieder zum Italiener essen gehen sollten.